für die Einigkeit in den eigenen Reihen. Keine Intrige, kein Streit soll uns mehr zweien. Es gibt nur ein Deutschland und es ist an der Zeit, zwei zu verteidigen statt zu vergehen im Streit. Bewegung auseinanderbricht, wenn doch das Ziel für alle das gleiche ist. Bekämpfen nicht selbst, sondern vereint eure Kraft, denn Einigkeit ist Stärke und Zusammenhalt ist Macht. Mit vereinten Kräften für Heil, Mann und Volk in unserem Kampf gegen Knechtschaft und Gold. Vorwärts in die Zukunft, weite Kräfte, einig und stark, wir sind die neue Rechte. Kräfte, einig und stark.